WDR 5. Neugier genügt. Ein Jahr, das zum Begriff geworden ist. Politisch, musikalisch, kulturell. Es heißt, der Geist der 68er blühe an diesem Wochenende hier mitten in Deutschland wieder auf. Beim Burgherzberg-Festival. An der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, in Hessen auf der Landstraße 3340, geht das Feeling los. Wenn nur noch eine enge Straße zum Zeltgelände führt und alle vollgepackten Vans und Kombis zum Stehen kommen. Stau. Doch der gehört auch dazu. Die Besucher sind vorbereitet, klappen ihre Vans auf und öffnen Bierdosen. Vor 31 Jahren war ich das erste Mal, mit 12. Es war noch direkt an der Burg und es war, ich erinnere mich nur noch an einen VW-Bus, Tür auf und Musik hören. Also es war, war nicht so organisiert wie jetzt, war mehr so da rumstehen. Aber es ist einer der coolsten Festivals, die ich kenne. Hier im Stau ist ja auch schon nett, oder? Merkt man doch, regt sich keiner auf. Alles easy, coole Bands. Ja, es sind stramme Preise, gut durchorganisiert mit Wasserversorgung, Klos, Duschen und so, das gab es früher alles nicht. Toni Stab, heute 43 Jahre alt, schwelgt in Erinnerungen an seine Kindheit. Denn seit 1968 pilgern Jahr für Jahr bis zu 10.000 Besucher aus dem ganzen Land nach Hessen zum Burgherzberg-Festival. Auf der Freak City, dem Herzen des Festivals, steht Nina aus Brühl. Sie steht auf einer Weidefläche, wo sonst Pferde grasen. Doch für eine Woche verwandelt sich die Wiese in einen bunten Marktplatz. Musiker stehen am Wegesrand und spielen, Festivalbesucher tanzen dazu. Andere flätzen sich in Hängematten. Die 30-jährige Nina ist Gitarrenlehrerin und wurde von ihrer Freundin Sabine überredet, dieses Jahr auch mitzufahren. Begeistert erzählt sie. Super schön hier und ich finde, dass hier die Stimmung halt so super friedlich und schön ist. Und das finde ich halt total gut, weil das kenne ich von Festivals manchmal anders. Und deswegen finde ich das sehr schön und ich finde das auch schön, dass das alles hier so ein bisschen von den Ständen her zum Beispiel so ein bisschen flohmarktmäßig ist und nicht halt so wie auf Festivals immer so super kommerzig. Ich meine, das ist ja auch ein Kommerzfestival, aber es ist halt ein bisschen anders. Die Musik ist cool und was ich auch besonders geil finde, muss ich mal sagen, dass hier so unglaublich viele alte Leute sind, die aber halt so super jung geblieben sind und sich so super schön kleiden und also so Hippies halt. Und das sieht man super selten, weil normalerweise ist ja so, ja, sind die Älteren ja eher so normal, ne? Und hier sieht man die halt alle auf einen Haufen und das Bild ist einfach so schön. Genau diese Atmosphäre hat Ninas Freundin Sabine vor 2 Jahren von Brühl nach Alsfeld gelockt. Und der Rat einer älteren Frau. Ich bin Feuertänzerin, Feuerperformerin. Und da gab es so ein Gathering bei Frankfurt, also so im Wald halt. Und das war so ein Feuerfestival. Und da haben sich ganz viele Feuerkünstler getroffen und auch Rainbow-Leute und so. Und da war eine Frau, die war schon relativ alt und total strahlend und so voll glücklich und meinte zu uns so, ja, das schönste Festival in Deutschland ist für sie das Burgherzberg-Festival. Tatsächlich fällt auf, dass zu diesem Festival ungewöhnlich viele ältere Menschen kommen. Keineswegs nur Althippies. Jürgen ist Rentner aus Köln. Sein graues Haar ist kurz und ordentlich gekämmt. Die Figur ist sportlich und schlank. Er trägt ein gebügeltes Hemd und eine Jeans. Keineswegs außergewöhnlich. Zufrieden sitzt er im Campingstuhl. Seine 6-jährige Enkelin Sibel auf seinem Schoß. Er liest ihr aus einem Kinderbuch vor. Ich bin 68, also mir gefällt die ganze Atmosphäre hier sehr gut. Rockmusik ist nicht so ganz meine Musik, aber wenn ich sehe, wie die Jungen Gitarre spielen, ich spiele selbst auch Gitarre, also da ist schon eine ganze Menge, was mir dann auch gefällt. Also nicht nur die Hardrockmusik. Ja, es geht jetzt gleich weiter. Ne? Ansonsten hier so das Gesellschaftliche mit der Familie, mit den Freunden, mal zelten, Musik hören den ganzen Tag, welche Richtung auch immer. Deswegen bin ich hier und das gefällt mir ganz gut. Zurück zum Ursprung dieses Festivals. Vor fast 50 Jahren hat alles begonnen. Wie, erzählt Günter Lorz, Pressesprecher und ein wichtiges Mitglied der Organisation. Die Pietards hatten das 1968 gegründet. Und damals ist es ja auch schnell wahnsinnig groß geworden. Und die mussten sich dann damals entscheiden, ob sie Veranstalter sind oder Musiker. Die haben sich dann halt für die Musik entschieden und das Festival nicht weitergemacht. Und dann ist das Festival ja wieder neu gestartet, 91. Und da war dieselbe Situation wie 68 schon, dass es halt binnen weniger Jahre richtig groß geworden ist. Also 94 war es noch ein gemütliches Stelldichein am Fuße der Burg. Und wir sind dann 97 sind wir dann hier runter aufs Gelände, weil einfach das Bedürfnis der Leute nach so einem Festival riesig ist. Es gibt viele Menschen, die sind einfach mal eine Woche lang ganz nett beieinander und ohne Ellenbogen und sowas. Und man hilft sich gegenseitig. Dieses Bedürfnis, so ein Leben auch mal zu führen, das ist, glaube ich, das, was die Leute dann hierher treibt. Niemand läuft hier schnell. Hier herrscht keine Eile. Ist die Schlange bei der Pommesbude zu lang, kommen die Menschen ins Gespräch, anstatt sich darüber aufzuregen. Am Wegesrand sitzen die Festivalbesucher in ihren Klappstühlen, klimpern auf der Gitarre oder beobachten still das Treiben der Menge. Jeder genießt eine Woche Zeit. Eine Zeit ohne Alltag. Handys werden ausgestellt. In den Mittelpunkt rücken die Musik und das Miteinander. Ist das der Mythos der 68er? Kann das Lebensgefühl dieser Zeit überhaupt noch entflammt werden? Oder ist einfach die Idee von persönlicher Freiheit und Frieden im Kontext von Burnout und politischen Krisen aktueller denn je? Eine Woche Urlaub nach Hippie-Art, also frei, friedlich und ein wenig verrückt. Ist das die Erholung? Da teilen und sich umeinander kümmern dazugehört, gibt es seit 14 Jahren kein Burg Herzberg ohne Astrid und ihre Bande. Astrid ist 32 Jahre alt, trägt ihre dunkelbraunen Haare schulterlang. Spricht man sie an, lächelt sie offen. Dabei strahlen ihre grünen Augen. In der Nase steckt ein schlichter Piercingring. Entspannt hockt sie im Schneidersitz in einem alten Campervan. Zusammen mit ihren Freunden sammelt sie das Jahr über Kleidung, die dann auf einem Haufen neben dem Van landet. Jeder Festivalteilnehmer wird durch ein Pappschild freundlich darauf hingewiesen, sich ein Kleidungsstück auszusuchen und so viel dafür zu zahlen, wie er kann. Mit dem Erlös finanziert Astrid und ihre Bande den Aufenthalt. Sie erzählt. Wie fing das an? Ich glaube, es kamen Leute abends vorbei. Oh, Astrid, hast du noch einen Pulli? Ich habe meinen Schlafsack vergessen und hast du noch eine Decke und wie auch immer. Und dass, wenn man einfach ein bisschen mehr am Start hat, freuen sich alle darüber. Genau. Also ich kann den Leuten ja nicht ins Portemonnaie gucken und ich kann jetzt nicht sagen, hier, das T-Shirt kostet jetzt 5 €. Weil eine Schülerin, die kramt dann ihre 1,98 raus, ich habe nur noch das, aber mir ist kalt. Und eine Lehrerin sagt, wow, das ist ja von Gucci, Versace, Armani, keine Ahnung, ist ja 100% Mohair, ich gebe dir 20. Und daher haben wir gesagt, hier, such dir raus, was du willst und gib nach Selbsteinschätzung. Ich bin jetzt das 23. Jahr hier auf dem Festival, aber komm jedes Jahr wieder hierher. Das ist mehr Kribbeln im Bauch vor Freude als für Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ein paar Meter weiter auf dem Platz steht der Boogeyman. Genau wie Astrid und ihre Kleiderkombo gehört er schon fast zum Inventar. Außerdem ist er wirklich schwer zu übersehen. Schon von weitem blitzt seine silberne Hose. Die goldenen Schuhe sind etwas vom Staub bedeckt. Sein buntes Hemd wird von einer gelben Lederweste überstrahlt. Darüber hat er noch ein weinrotes Sakko gezogen und mit einem rosa Schal drapiert. Perfektioniert wird das Outfit mit einem schwarzen Schlapphut. Er steht vor seinem Musikzelt und lockt Mitspieler und Zuhörer an. Wir machen hier eine kleine Session mit verschiedenen anderen Musikern, treffen uns hier und spielen einfach locker fürs Festival, haben Spaß dabei. Ich höre nur zu, wann? Dann müssen Sie nur mal fragen. Um 11 geht's los hier. Um 11. Hier, ah, geil, hier. Genau, hier gut. Ja? Okay. Die Leute fragen schon alle, ich komme jetzt schon das 7., 8. Jahr hierher, habe immer viel Spaß, war 5-mal auf der Hauptbühne, schon auf den anderen Bühnen. Gebe eine Stimmungsgarantie, wir machen Boogie Woogie Blues und Rock'n'Roll und wollen, dass die Leute glücklich werden und Spaß haben. Das ist es. Und das kann schon mal heißen, dass die Festivalbesucher bis in die frühen Morgenstunden tanzen. Die 20-jährige Rebecca strahlt über beide Ohren. Die kleine agile Frau hüpft barfuß umher. Ihre langen, lockigen, blondierten Haare sind offen und wippen zu den Bewegungen. Für sie ist dieser Tanz, diese Nacht, etwas ganz Besonderes. Wir haben eigentlich bei der Freakstage angefangen, dann waren wir an der Mainstage, dann sind wir heute Morgen Kaffee trinken gegangen und jetzt tanzen wir immer noch. Wir kommen aus Hauenstein in Rheinland-Pfalz. Ich bin die Katze, Rebecca. Und die Rebecca, die hat hier auf dem Festival geheiratet am Donnerstag. Auf dem Herzberg kann eben alles passieren. Eine Hochzeit oder auch eine Geburt. Die hat die 21-jährige Alrun erlebt. Am nächsten Tag steht sie am Kaffeestand und ist noch müde von der letzten Nacht. Ihr langes Blumenkleid ist hinten ausgeschnitten, sodass die Sicht auf das Tattoo frei wird. Ein Baum erstreckt sich über ihren gesamten Rücken. Etwas ermattet erzählt sie von dem Erlebnis. Ja, vorgestern ist ja eine hochschwangere Frau über die Freakstage gelaufen. Und die Musik war auf jeden Fall sehr laut und die Sonne hat sehr auf ihren Bauch geschienen. Und plötzlich ging es los und die Fruchtblase ist geplatzt und der Krankenwagen musste kommen und sie abholen. Ja, okay. Also es war nicht große Aufregung irgendwie. Gar nicht. Vielleicht gab es keine Aufregung um die geplatzte Fruchtblase, weil der werdenden Mutter sofort geholfen wurde. Schwangere und stillende Mütter gehören zum Bild dazu. Überhaupt sind Kinder auf dem Festival ausdrücklich erwünscht. Bis 14 Jahre kommen sie gratis aufs Gelände. Ein zusätzliches Angebot ist das betreute Kinderland. Dort können die Kinder krabbeln, Filme schauen, Freunde finden, Abenteuer erleben. Das gefällt auch Claudia Mathieu aus Jülich. Die Rechtsanwältin für Familienrecht verbringt zusammen mit ihrem Mann und ihrer 6-jährigen Tochter hier eine Woche Urlaub. Früher hat sie in einer Kanzlei gearbeitet, sich aber auch wegen der Tochter für die Selbstständigkeit entschieden. Nun steht sie in knielanger Jeans, einem blauen T-Shirt und Flipflops in einem riesigen Zeltpavillon. Hier gibt's neben einer voll ausgestatteten Gaskochstation sogar einen Kühlschrank und einen Tisch mit Sitzbank. Wenn auch aus Plastik, ist es ziemlich komfortabel für ein Festival. Claudia ist sehr gepflegt, hat einen klassischen braunen Bob, ist dezent geschminkt. Sie findet, die Stimmung hier ist toll und man kommt an, alle sind super freundlich und locker und man muss auf nichts achten. Man kümmert sich nur ums Essen, um die Musik und spielen gute Bands. Und dann gehen wir immer runter und sitzen auf der Wiese. Es ist total kinderfreundlich. Da haben wir dieses Zelt da und es sind immer Leute da, die die Kleinen bespaßen. Und es gibt den Waffelstand und es gibt den Bällchenmann. Der sieht super lustig aus. Der hat so einen Bauchladen. Der ist immer hier, der ist wohl ein Unikum. Also hat mir jemand gesagt, der wäre seit 1000 Jahren schon hier. Der hat so Schellen am Bein und der hat so Energy Balls. Das sind so was Haferflocken, keine Ahnung was, Bällchen halt. Und der springt rum und da ist sie so von klein auf begeistert vor. Und wir haben sie letztes Jahr gefragt, was weißt du noch von dem Jahr davor, also wo du 3 Jahre alt warst, da meinte sie, der Bällchenmann. Energiebällchen sind im Kinderland sicherlich vonnöten. Auf einer Fläche von etwa einem Fußballfeld wuseln und toben hunderte Kinder. Ein paar sitzen in einer riesigen Schaukel, die aus Baumstämmen gefertigt wurde. Andere drehen sich auf einem Karussell schwindelig, das nur mit einem Seil und reiner Muskelkraft betrieben wird. Ein großer Holzpavillon, dessen Wände aus unterschiedlich großen Metallrohren und Trommeln bestehen, wird zum lebensgroßen Klangexperiment. Die 38-jährige Ragna hilft ihrem 8-jährigen Sohn Ben, den richtigen Rhythmus zu finden. Die nordische Frau wirkt in ihrem weißen, ärmelfreien T-Shirt und hellen, am Saum ausgefransten Jeans sehr sportlich. Ihre dunkelblonden Haare werden von einem roten Tuch aus dem Gesicht gehalten. Das helle, rundliche Gesicht hat auf Nase und Wangen schon eine leichte Sonnenröte. Der blonde, schlanke Ben ist eifrig bei der Sache. Weil sonst ist es halt immer so, dass du irgendwie gucken musst, dass du die Kinder unterbringst. Und ich finde es einfach schön, wenn du als Familie losfahren kannst und dann einfach gucken kannst, dich mit Freunden treffen und dann mit den Kindern eben auch mal neue Sachen ausprobieren, die die nicht so im Alltag haben. Finde ich total klasse. Wir sind einfach so Menschen, die sich damit beschäftigen, die den Kindern auch Anleitungen geben und sie können experimentieren, Stelzen laufen, so für den Gleichgewichtssinn, jonglieren für die Motorik und all solche Sachen. Das finde ich halt viel besser als diverse andere Sachen, die angeboten werden. Hier ist unser Abenteuerurlaub, ne, Ben? Ja. sind 5 Stunden gefahren. Und dann haben wir noch ganz lange in der Schlange gestanden, ne? Bis wir aufs Gelände gekommen sind. Da haben sie uns mit dem Trecker hochgezogen. Und dann war der von rechts an der Seite. Und dann wurden wir hochgezogen. Ich saß auf dem Gepäck. Einige Musiker, die hier auftreten, bringen ihre ganze Familie mit. So auch Frank Büdenbender, alias Ecki, der Frontmann und Sänger der Siegener Band The Rogues from Country Hell. Er war zunächst nur als Besucher hier. Jetzt steht er mit seinen Bandkollegen auf der Bühne. Ich fahre schon mit meiner Familie seit 12 Jahren, jetzt seit 11 Jahren zum Herzberg. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, hier würde ich gerne auch mal mit meiner Band spielen. Der Kern ist, glaube ich, dass hier ein absolut super Publikum hinkommt. Also alle, weiß ich nicht, Tausende von Zuschauern, die hier hinkommen, sind in der Regel alle super entspannt. Selbst bei einer schwierigen Anreise, wie es dieses Jahr war, läuft alles super, alles Hand in Hand. Das ist wirklich ein Eintauchen in eine andere Welt und dann einfach 5, 6 Tage genießen. Das ist Herzberg. Ein ganz besonderes Stückchen Erde und ein ganz besonderes Stückchen Zeit. Im Jahresverlauf. Super geil. Es ist eine super geile Atmosphäre hier. Und ich finde es total klasse, dass alle rumlaufen, wie sie möchten. Keinen interessiert es. Man kann tanzen, wie man will. Die Leute interessiert es einfach nicht. Alle haben Spaß zusammen. Das gibt es nirgendwo sonst, nur auf dem Herzberg. Oh ja, unglaublich geil. Aus Köln, Brühl, Köln. Ich komme aus Fellbad. Auf 3 Bühnen wird 4 Tage lang Folk, Krautrock, Country und Rock'n'Roll gespielt. Die Besucher tanzen, klatschen und singen lautstark mit. Bei den mitreißenden Gitarrenriffs auf der Bühne kommt auch bei den Zuhörern der Wunsch auf, in die Saiten zu greifen. Der Duisburger Musiker Peter Bursch will ihnen helfen. Am Mittag gibt er ein Workshop-Konzert der besonderen Art. Wenn die meisten Besucher gerade erst ihren Morgenkaffee getrunken haben, sitzen schon scharenweise Lernwillige auf der Wiese. Im Schneidersitz, die Gitarre im Anschlag, stimmen sie ihr Instrument. Bei mir dauert es etwas länger, weil ich wirklich eine Anfängerin bin, ne? Noch. Es ist so ein schönes Festival, was hier an vielseitigen geboten wird. Das ist herrlich. Und dann kommt der Lehrer Peter Bursch auf die Bühne und legt gleich los. Keine Frage, das ist klar. Keine Frage, das ist klar. Herzberg finde ich wunderbar. Gitarrenstunden im Großformat, Familien samt Oma und Opa, Feuertänzer, Hochzeiten und Geburten. Das alles gehört zum Burg-Herzberg-Festival dazu. Ob Hippie oder nicht, ist am Ende egal. Es geht um eine Woche Freiheit. Freiheit, sich selbst auszudrücken, zu singen, zu tanzen, zu musizieren und zu lachen. Auch sich einfach verrückt anzuziehen oder immer nackt herumzulaufen. Jeder wie er mag. Schlamm, Dixie-Klos und Betrunkene gibt es hier genauso wie bei jedem anderen Musikfestival. Auffällig ist aber, dass kaum Security zu sehen ist. Auch liegt kaum Müll herum. Es ist wohl die Achtsamkeit für sich, die Mitmenschen und die Natur, die die Menschen hier verbindet. Auch ein bisschen 68er-Feeling? Wer weiß. René Heinzel aus Rügen kommt schon seit Jahren hierher. Er hat hier auch seine Liebe gefunden und seine ganz eigene Sichtweise. Eigentlich stamme ich von der Insel Rügen. Also ich bin schon 1000 Kilometer hierher gefahren und seit 7 Jahren wohne ich nur noch 80 Kilometer weg. Ne? Also ich war sogar schon mal im Winter hier drauf, so blöd es klingt. Man fährt an der Autobahn vorbei und hat Zeit und dann sage ich mir, da kann ich mal die halbe Stunde mal herfahren und einfach mal schnuppern. Dann stellt man sich hier oben hin, sieht das Gelände verschneit und holt mal tief Luft, versucht einen Spirit zu erreichen oder so und fährt wieder los. Ist schon easy. Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.